بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين alles subgebiet Allah dem Herrn der Welten und die segensreichen Grüße und die Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad und auf seinen Anhängern und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten. Heute, liebe Geschwister, werden wir uns mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam befassen. Willkommen zum 65. Unterricht. Und zwar geht es heute um Ghazwatu Mu'tah. Das heißt, es geht um den Feldzug von Mu'tah. Zuletzt hatten wir über die Umratul Qadha, das heißt die Umra, die nachzuholen war, gesprochen. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt, bevor ich das erwähne, der Feldzug von Mu'tah, die Ursache des Feldzuges von Mu'tah ist nur überliefert worden von Al-Waqidi, dem Historiker Al-Waqidi, und er erwähnte, dass Sharhadil ibn Amr al-Ghassani einen Sahabi namens Al-Harith ibn Umair al-Azdi getötet hatte, als er gefangen war. Das heißt, sie hatten ihn gefangen genommen und während der Gefangenschaft getötet. Und das Problem war nicht nur, dass es ein Mord ist, sondern der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte ihn als Entsandten gesandt. Und es gilt eine Regel, die gilt auch unter Völkern, auch wenn sie im Kriegszustand stehen, dass man die Gesandten darf man nicht töten. Die Botschafter darf man nicht töten. Denn wenn man die Botschafter tötet, das heißt, dann kann man nicht miteinander mehr kommunizieren. Und in Busra, einer Gegend von Großsyrien, auf Arabisch Asch-Sham, dort war ein König und zu ihm wurde Al-Harith radiallahu ta'ala anhu gesandt und dann wurde er getötet bei ihnen in der Gefangenschaft. Daraufhin wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zornig und hat eine Kompanie nach Mu'tah geschickt. Eine Kompanie ist immer eine Teilarmee. Aber wie gesagt, diese Überlieferung ist mit Vorsicht zu genießen, denn Al-Waqidi ist ein Historiker, allerdings einer, dessen Glaubwürdigkeit in Frage gestellt ist. Und da er der Einzige ist, der diese Sache überliefert, kann also sein, dass es stimmt, muss aber nicht unbedingt sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam erst nach Medina zurück, nachdem er seine Umrah quasi nachgeholt hatte. Und er blieb dann, heißt es in der Sira-Überlieferung, er blieb dann, und diese Überlieferung ist also Mursal, bis Urwa ibn Zubayr, rahimahullah ta'ala. Er blieb dann bis zum Ende des Monats Dhul-Hijjah, und dann, wir sind ja im siebten Jahr, ne? Wir sind im siebten Jahr. Dort haben wir im elften Monat des siebten Jahres die Umra vollzogen, und jetzt im zwölften Monat und im ersten Monat des achten Jahres blieb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit in Medina, und nach Muharram kommt Safar und Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani und dann im Monat Jumada al-Ula. In diesem Monat hat er dann 3000 Leute, 3000 Kämpfer nach Asch-Sham geschickt, in diese Ortschaft Mu'tah, wo diese Auseinandersetzung, diese große Auseinandersetzung stattgefunden hat. Warum große Auseinandersetzung? Denn es war die erste Auseinandersetzung mit dem byzantinischen Imperium. Insofern war das eine der größte Auseinandersetzung vielleicht überhaupt, was die Zahlenmäßig angeht. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in dieser Kompanie folgenden Sahabi als Führer ernannt, und zwar Zayd ibn Haritha radiallahu ta'ala anhu. Und in diesem Feldzug, weil er wusste, wie gefährlich dieser Feldzug ist, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam extra gesagt, wenn Zayd ibn Haritha fällt, dann soll an seiner Stadt Ja'far ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu der nächste Führer sein. Und Ja'far ibn Abi Talib ist ja der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, wenn dieser auch stirbt, dann soll an seiner Stadt Abdullah ibn Rawah ibn Abi Rawaha radiallahu anhu der nächste Führer sein. Und das weist darauf hin, dass der der eigentliche Führer der Muslime hat das Recht, einen Führer bedingterweise einzusetzen. Das heißt, wenn das und das passiert, dann muss der und der der Führer sein. Und er hat auch diese Reihenfolge festgelegt, also diese, wie ich gerade eben gesagt habe. Und das weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier große Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, weil er wusste, welch große Gefahr dieser Kampf in sich birgt. Denn noch nie hat man es sich abgegeben mit einem byzantinischen Imperium. Und denn die Ortschaft Busra war ein Teil des byzantinischen Reiches. Also dieser König dort, der dort geregiert hat, er war ein Teil des damaligen byzantinischen Reiches mit der Oberherrschaft des Kaisers, wie man weiß. Wie dem auch sei, wenn wir uns die Landkarte anschauen, dann sehen wir, dass vielleicht diejenigen Leute, die wissen, wo Jerusalem liegt, nämlich natürlich auch in Großsyrien, aber Großsyrien heißt ja Großsyrien, weil es immer eine große Gegend ist. Und diese Stadt Mu'tah ist in der Nähe von Jerusalem. Also rechts, man kann sagen, südöstlich von Jerusalem ist Mu'tah. Oder nordöstlich von Betra. Betra ist Petra. Oder südwestlich von Al-Kurk. Oder nordöstlich von Madian. Madian ist die Ortschaft, in der sich der Prophet Salih a.s. befunden hat und sein Volk Thamud. Wie dem auch sei, der Gesandte Allahs hat diese Kompanie geschickt. Und als sie dann in einer Ortschaft ankamen, noch nicht dort, wo der eigentliche Kampf stattgefunden hat, nämlich die Ortschaft heißt Al-Ma'an, als sie dort ankamen, hat sie die Nachricht ereilt, dass Heraklius sich in Ma'ab befindet. Ma'ab ist auch eine andere Ortschaft. Nur, das Interessante war, sie haben erfahren, dass Heraklius, auf Arabisch Herakl, der oströmische Kaiser, dass er mit einer Armee von 100.000 Mann da ist. Und die sind alleine nur aus Rom. Und noch einmal 100.000 Araber, aber Christen waren ihm, haben ihm auch beigestanden. Insofern war es eine Armee von ca. 200.000 Menschen. Wie dem auch sei, die Muslime haben dann in dieser Ortschaft, wo sie waren, Ma'an, haben sie dann unter sich beraten, 2 Tage lang, was sie machen sollen. Sollen sie sich zurückziehen? Sollen sie diese Auseinandersetzung auf sich nehmen? Und sie haben auch überlegt, manche haben gesagt, vielleicht schreiben wir lieber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Brief und bitten ihn darum, dass er uns stärkt mit anderen Soldaten. Und Abdullah ibn Rawaha, radiallahu ta'ala anhu, er hat die Armee letztendlich motiviert und er hat sinngemäß gesagt in einer Überlieferung, die allerdings ohne Isnad überliefert wird, er sagte, meine Leute, ich schwöre bei Allah, das, was ihr verabscheut, genau deswegen seid ihr doch hinausgezogen. Nämlich den Märtyrertod. Und er sagte, wir kämpfen nicht aufgrund wir sind nicht stark aufgrund unserer Anzahl und auch nicht aufgrund der Kraft, die wir haben und auch nicht aufgrund der, er sagte, wir sind stark aufgrund unserer Religion, durch die uns Allah subhanahu wa ta'ala geehrt hat. Deswegen zieht los, denn ihr werdet entweder eine schöne Sache bekommen oder die andere schöne Sache bekommen. Entweder werdet ihr obsiegen, siegreich sein, oder ihr werdet als Märtyrer sterben. Wie dem auch sei, diese Worte haben den Eifer der Kompanie gestärkt und die anderen Leute, die gesagt haben, machen wir langsam, ziehen wieder zurück, ihre Ansichten waren sozusagen hinten dran. Daraufhin ist Zayd ibn Haritha, das war derjenige, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam als ersten Amir genannt hat, als ersten Führer genannt hat, er ist dann in die Gegend von Mu'tah gezogen der Kampf hat stattgefunden, hat begonnen und es war ein Gemetzel, dessen Gleichen oder deren Gleichen wir aus der Geschichte nicht kennen. Und dieses Gemetzel hat dazu geführt, dass alle drei Führer, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingesetzt hatte, den Märtyrertod gestorben sind. Zayd ibn Haritha, radiallahu ta'ala anhu, er ist gestorben im Regen der Speere, die auf ihn geschossen worden sind. Und daraufhin hat Ja'far ibn Abi Talib, er hat die Fahne genommen in seine rechte Hand, hat die Sehnen seines Pferdes durchgeschnitten und hat dann mit dieser Flagge gekämpft, bis man ihm seine rechte Hand abgeschnitten hatte. Und daraufhin hat er die Fahne in seine linke Hand genommen und daraufhin hat man ihm auch diese linke Hand abgeschnitten und daraufhin hat er mit dem, was noch übrig war, diese Flagge genommen und umarmt und festgehalten, bis er letztendlich ebenfalls dem Märtyrertod gestorben ist. Daraufhin hat Abdullah ibn Rawaha, ich habe am Anfang gesagt ibn Abi Rawaha, ne? Auf jeden Fall Abdullah ibn Rawaha hat dann die Flagge genommen, so wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, angeordnet hatte. Und Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, er hat erst ein bisschen gezögert, offensichtlich, weil er Angst hatte, dass ihm das Gleiche widerfährt wie seinen anderen beiden Geschwistern. Aber nach diesen wenigen Zögern hat er sich dann entschieden, das Gleiche zu tun wie die anderen, und er hat die Flagge genommen und ist in den Kampf gezogen, bis er ebenfalls den Märtyrertod erlitten hat. Daraufhin hat die Flagge eine Person genommen, die nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bestimmt war, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nur die ersten drei ernannt hatte. Und es war Thabit ibn Arqam. Aber er hat sie genommen, nicht damit er der Führer ist, denn er kann nicht einfach selbst entscheiden, der Führer zu sein, sondern er hat dann ausgerufen unter den Muslimen und gesagt, dass sie sich einen neuen Führer ernennen sollen. Und sie haben daraufhin Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala anhu als nächsten Führer ernannt. Khalid radiallahu anhu hat aufgrund seiner Erfahrung gemerkt, wie gefährlich die Situation ist. Und deswegen hat er eine Strategie angewandt, für die er bis heute noch gelobt wird. Denn er hat einfach die Armee neu geordnet und er hat dafür gesorgt, dass diejenige Kompanie, also die Kompanie war wiederum eingeteilt natürlich in eine linke Flanke, eine rechte Flanke. Und er hat dann diejenige Gruppe von der linken Seite tauschen lassen mit der rechten Seite. Die Linken sind auf die rechte und die rechte ist auf die linke Seite gegangen. Und natürlich, das erweckt großen Eindruck beim Feind, weil plötzlich ganz andere Gesichter einem gegenübergestellt sind. Und man hat das Gefühl, das sind neue Leute dazugekommen. Und frische Leute dazugekommen. Und dann weiterhin hat er, radiallahu anhu, dafür gesorgt, dass eine Gruppe dieser Armee von hinten zu ihnen reiten soll. Das heißt, es soll so aussehen, als kämen sie von weitem her, um diese Armee zu unterstützen. Woraufhin sie dachten, die Römer dachten, dass die Muslime eine Hilfeleistung bekommen haben von einer anderen Gruppe von Muslimen. Was aber nicht der Fall war, sondern es war einfach eine neue, sondern es war einfach eine Art, den Feind natürlich reinzulegen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Krieg führen bedeutet zu betrügen, logischerweise. Und der Khalid radiallahu ta'ala anhu hat es eben geschafft, durch seine Taktik geordnet abzuziehen. Und er hat nur wenige Verluste erlitten. Und die historischen Quellen, sie erzählen von 13 Märtyrern, nachdem er sozusagen die Oberhand genommen hat. Und das ist natürlich eine gewaltige Sache, die kleine Anzahl von Muslimen mit einer Armee von 200.000, sie zieht sich geordnet zurück und verliert dabei maximal 13 Leute. Möge Allah Khalid für diese gute Taktik belohnen. Wie dem auch sei, dieser Rückzug war eine Errungenschaft von Khalid radiallahu anhu und wird nicht gesehen, auch nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als eine Niederlage, sondern es wird als eine Errungenschaft betrachtet. Denn er hat dadurch seine Armee gerettet mit möglichst geringen Verlusten. Und im Gegensatz dazu haben die Römer verhältnismäßig viel mehr Verletzte gehabt und Opfer gehabt. Als die Muslime nach der Schlacht Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu vorgefunden hatten, sahen sie an seinem Körper mehr als 90 Wunden aufgrund der Speere, die seinen Körper getroffen haben. Und das zeigt, was für eine Geduld er gehabt haben muss, bis zum letzten Atemzug oder bis zum letzten Lebensfunken. Und Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, in dieser Schlacht hat er 9 Schwerter verwendet und alle diese 9 Schwerter sind kaputt gegangen. Das heißt, aufgrund der Häufigkeit, wie er eingeschlagen hat und sich gewehrt hat, das weist darauf hin, wie wuchtig dieser Kampf gewesen war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Zeit war in Medina und Allah azza wa jall hat ihm ein Wunder geschenkt, denn er hat sallallahu alaihi wasallam den Leuten in Medina mitgeteilt, was gerade geschieht. Während die Leute hunderte von Kilometern entfernt sind, berichtet der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, was dort geschieht. Und das ist ein Wunder, auf Arabisch ein Mu'jiza, weil niemand kann das, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala, teilt es ihm mit. Und das ist eine, für die Muslime eine Art Stärkung des Glaubens, denn nach gewisser Zeit kommen die Leute zurück und sie berichten genau das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon vorher berichtet hat. Und insofern, als die Leute zurückkamen, und noch bevor man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet hatte, was geschehen war, waren seine Augen schon an Tränen aufgrund des Märtyrertodes seiner 3 Führer, die er eingesetzt hatte. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch den Muslimen in Medina die frohe Botschaft überbracht, dass sie durch Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu einen Sieg erringen werden. Und deswegen gilt das als Sieg, denn sie haben sich geordnet zurückgezogen und dadurch wenig Verluste erlitten. Und das kann gemeint sein, aber auch kann auch gemeint sein, die vielen Opfer, die die Römer zu erleiden hatten. Und kann auch beides natürlich der Fall sein. Wie dem auch sei, obwohl die Muslime sich da geordnet zurückgezogen hatten, haben manche von ihnen die Muslime schlecht empfangen. Und sie haben sie angeschrien. Und sie haben Erde in die Hand genommen und ihre Gesichter geworfen. Und haben zu ihnen gesagt, ihr Flüchtlinge, ihr Feiglinge, ihr seid geflohen. Ihr seid auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala geflohen. Und wir wissen, dass das Fliehen vom Kampf, das ist eine der großen Sünden. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, sie sind keine Flüchtlinge, sondern sie sind Wiederkehrende, insha'Allah. Insofern ist ein Unterschied, ob man zurückkehrt und ob man zurückzieht und zurückkehren will, oder ob man sich zurückzieht und nicht zurückkehren will. Aber es weist natürlich darauf hin, die Muslime, was für eine Sichtweise sie hatten und dass sie eben nicht mehr so engstirnig sie hatten jetzt schon eine weite Sicht gehabt. Das heißt, es ging ihnen jetzt nicht mehr nur noch um die Da'wah sozusagen in Mekka oder die Da'wah in Medina, sondern es ging ihnen jetzt schon um die Da'wah, die bis nach Rom gelangen soll. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat über diese Märtyrer einiges gesagt, aber speziell sagte er, ma yasurruni, oder mayasurruhum annahum indana. Das heißt, es würde sie nicht glücklich machen, wenn sie bei uns wären. Eine andere Überlieferung, es würde mich nicht glücklich machen, wenn sie bei uns wären. Denn das, was sie bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten haben, ist viel größer und besser und beständiger als das, was sie in diesem Leben bekommen würden, wenn sie nach Hause zurückgekehrt wären, lebendig. Und auch ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam der barmherzige Prophet, Man hat ihm die Kinder von Ja'far ibn Abi Talib gebracht, die Kinder seines eigenen Cousins, und er hat mit ihnen Spaß gemacht, hat mit ihnen gespielt und er hat für sie gebetet und auch für seine Mutter, für ihre Mutter gebetet. Und als sie davon sprach, dass sie jetzt arm sind und weise sind und so, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Al-Ailata takhafina alayhim wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Hast du etwa aufgrund der Armut Angst um sie? Ich bin ihr Vertreter, sowohl in diesseits als auch im Jenseits. Das heißt, diesseits, wenn sie irgendwas brauchen, ich werde für sie verantwortlich sein, ich werde mich um sie kümmern, du brauchst keine Angst haben um ihre Versorgung, und im Jenseits werde ich ebenfalls für sie mich einsetzen und ihr Helfer sein, sofern mir Allah subhanahu wa ta'ala die Erlaubnis dazu gibt. Es besteht kein Zweifel, dass die Muslime durch diese Schlacht große Erfahrung gesammelt haben. Das erste Mal, indem sie mit einer Großmacht sich auseinandergesetzt haben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sahabe dafür belohnen, dadurch, dass sie die Ehre der Muslime damals bewahrt haben und bis an den heutigen Tag. Das ist die Schlacht von Mu'tah, über die es sicherlich noch mehr zu erzählen gibt als dies. Wir enden aber an dieser Stelle und möchten nämlich heute noch über eine zweite Auseinandersetzung sprechen. Und zwar geht es um die Auseinandersetzung Dhatus Salasil. Diese Auseinandersetzung Dhatus Salasil hat wenige Tage stattgefunden, nachdem die Muslime aus Mu'tah nach Medina zurückgekehrt waren. Und dieser Feldzug, das ist der zweite für heute und der letzte, und der ist sehr kurz, inshallah. Also wir sind inshallah auch nicht mehr sehr lang. Dieser Feldzug, Dhatus Salasil, hat wenige Tage stattgefunden, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Medina zurückgekehrt war. Er hat für sie den Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu eingesetzt. Und hier ging es eigentlich nur darum, eine Volksgruppe oder einen Stamm namens Buda'a in die Knie zu zwingen. Also sie wurden aufständig und es hat sie stark bedrückt, das was in Mu'tah passiert ist. Das heißt, sie hätten sich also gewünscht, wenn die Muslime diesen Kampf verloren hätten. Und er ist ja mehr oder weniger unentschieden ausgefallen. Und deswegen haben die Muslime hier diesen Angriff gestartet, um, wie gesagt, diesen Aufstand zu beseitigen. Und Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, ist mit 300 der Muhajirun und Ansar vorgerückt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat ihm auch gesagt, er soll Hilfe suchen bei einigen Unterstämmen von Quda'a, Bali und Uzra und Banu al-Liqayn. Das sind also Unterstämme, denn sicherlich hilft es dabei, wenn sie ihre eigenen Leute sehen, wie sie gegen sie kämpfen, sodass Quda'a selbst sieht, dass sie gespalten sind. Und Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, sah, dass die Leute von Quda'a sehr viele waren, und so hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam noch weitere Hilfe verlangt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm noch weitere 200 von den Muhajirun und Ansar geschickt, unter ihnen auch Abu Bakr und Umar radiallahu ta'ala anhuma, und eingesetzt hat er dann über diese Kompanie Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Wie dem auch sei, als die Armee in die Ortschaft der Quda'a hineingedrungen ist, sind sie geflohen und auseinander haben sich gespalten, und das war's. Also mehr ist da nicht passiert. Und das hat sozusagen den Respekt wieder geschafft, den sie verloren hatten gegenüber die Muslime. Der war sozusagen wieder hergestellt, und das war einer der wichtigen Ziele eines solchen Angriffs. In dieser Schlacht, die nicht sehr weltbewegend war in der Hinsicht, aber es trotzdem sehr, sehr entscheidend war, gibt es ein paar Lektionen, die man davon profitieren konnte, die man daraus lernen konnte. Unter anderem Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, hat in dieser Schlacht einmal mit den Muslimen vorgebetet, er hat die Muslimen Gebet geleitet und er hatte den Tayammum gemacht aufgrund von Janaba. Es war so, es war Wasser vorhanden, aber er hatte Angst zu erkranken und daraufhin hat er den Tayammum vollzogen. Und das ist eine interessante Angelegenheit, denn normalerweise, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Und wenn ihr kein Wasser findet, das heißt, die Bedingung für Tayammum ist normalerweise, dass man kein Wasser haben darf. Aber hier in diesem Fall, er hat Wasser gehabt, aber er konnte es nicht verwenden oder sehr schwer verwenden. Und deswegen hat er aufgrund der Kälte, er hat Angst, weil es zu kalt war, und er war Junub, und wenn du Junub bist, musst du halt den ganzen Körper waschen, aber er hatte Angst aufgrund der starken Kälte, dass er erkranken würde. Und so hat er Tayammum gemacht. Das heißt, er hat sein Gesicht und seine Hände mit Sand eingerieben, mit der Absicht, oder besser gesagt, er hat auf dem Boden mit den beiden Händen einmal geschlagen und hat danach Gesicht und Hände eingerieben. Und das dieser Tayammum ist ja ein Ersatz für den Russel und ein Ersatz für den Wudu, wenn man kein Wasser hat. Aber in diesem Fall, er hat Wasser gehabt. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, hat er das gebilligt. Das heißt, er war damit einverstanden. Das heißt, er hat durch sein Schweigen zum Ausdruck gebracht, dass Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu richtig gehandelt hat. Und hier lernen wir eben, dass die Ayah im Koran al-Karim فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً und ihr kein Wasser vorfindet, gemeint ist, dass man entweder Wasser nicht wirklich vorfindet oder man findet es vor, man kann es aber nicht verwenden. Ja? Und insofern ist es das Gleiche. Ob man Wasser hat, es aber nicht verwenden kann oder ob man kein Wasser hat. Und das für beide Fälle darf man also ein Tayammum anwenden. Und es weist auch darauf hin, dass man nicht nur Tayammum benutzen darf, wenn man Angst hat, also nicht nur im Notfall, wie zum Beispiel eine Angst hat, zum Beispiel das Wasser, man hat eine Krankheit, durch die man Wasser nicht an seine Haut kommen lassen dürfte und man würde zum Beispiel sterben oder ähnliches. Auch in diesem Fall, den Amr ibn As passiert ist, er hat Wasser verwendet, weil er Angst hatte, krank zu werden. Und krank werden ist kein Notfall, aber krank werden ist ein dringender Fall. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das gebilligt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Das heißt, er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Keine Bedrängnis auferlegt. Ja, subhanahu wa ta'ala, er will, dass du Wudu machst, er will, dass du dein Gebet zur richtigen Zeit verrichtest, aber wenn es eine Bedrängnis gibt, da kommt sofort aus der Scharia die Erleichterung und Allah sei Dank. Ebenso lernen wir aus dieser Auseinandersetzung, aus diesem Feldzug, dass nicht immer der Beste aller Besten der Führer der Kompanie sein muss. Und man muss nicht immer den Gelehrtesten suchen und den Religiösesten suchen, der Amir sein muss. Denn, warum? Wir haben ja gesagt, dass Abu Bakr und Umar, radiallahu ta'ala anhumma, sie beide waren bei dieser Kompanie dabei, die er der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach als Stärkung geschickt hat, diese 200 Leute. Und wer war eingesetzt? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir ibn al-Jarrah, radiallahu ta'ala anhu. Und keiner zweifelt, dass Abu Bakr und Umar besser sind als Abu Ubaidah. Aber trotzdem war Abu Ubaidah derjenige, der die anderen angeführt hat. Und deswegen, Ibn Hajar, rahimallahu ta'ala, in Fath al-Bari, dass sehr wohl der Bessere manchmal auch Untertan sein kann, muss nicht mehr der Beste führen, denn es kommt bei Führungspositionen mehr darauf an, wer geeigneter ist für diese Führungsposition. Und wenn jemand geeigneter ist für diese Führungsposition, dann soll er diese Position führen, denn es kann sein, dass jemand besser organisieren kann, auch wenn er nicht der Fleißigste ist, auch wenn er nicht der Religiöseste ist, aber er ist vielleicht im Organisieren besser. Und das zeigt sich vielleicht auch ähnlich im Gebet, wenn wir beten, im Salat zum Beispiel. Was ist in erster Linie gefragt? In erster Linie ist gefragt der Koran, der gelesen wird. Ja? Weil alle anderen Sachen des Gebetes, die normalerweise, die kann jeder Muslim. Aber Koran lesen und korrekt lesen und viel davon auswendig können, damit die Leute auch nicht immer die gleichen Ayat, die gleichen Suren hören, das können wenige. Deswegen achtet man im Gebet darauf mehr als auf andere Dinge. Ansonsten, es kann sein und ist auch oft der Fall, dass in der Gemeinschaft Menschen sind, die viel religiöser sind und viel rechtschaffen sind und bei Allah subhanahu wa ta'ala eine viel höhere Stufe haben als der Imam, der eingesetzt worden ist. Ja? Aber das ist nicht interessant in diesem Fall, wenn der religiöse Mensch vielleicht nicht so viel Wissen hat, wie derjenige, der Wissen hat. Denn muss nicht immer sein, dass jemand, der viel Wissen hat, religiöser ist als jemand, der wenig Wissen hat. Denn es kommt ja auch darauf an, ob man es umsetzt. Tayyib. Wie dem auch sei, letzte Angelegenheit, seit dem Friedensschluss von Hudaybiyah haben die Muslime sich in Richtung Norden bewegt. Warum? Weil logischerweise in Richtung Süden, da war Mekka und mit Mekka und Umgebung hatte man Frieden geschlossen. Also gab es keinen Grund zur Auseinandersetzung. Und sondern man hatte also sich in Richtung Norden bewegt, weil die anderen Himmelsrichtungen, Süden, Osten, Westen, das waren Gebiete, mit, die sozusagen unter der Herrschaft der Mekkaner waren und sie haben mit ihnen Frieden geschlossen. Nur dieser Friede zwischen den Muslimen und den Mekkanern, der dauerte nicht sehr lange an und die Quraysh waren sich nicht dessen bewusst, wie wertvoll der Frieden ist zwischen ihnen und den Muslimen. Und so haben sie schon sehr schnell, nach sehr kurzer Zeit, diesen Friedensvertrag gebrochen, was dazu geführt hat, was sozusagen die Befreiung Mekkas eingeleitet hat. Aber an dieser Stelle machen wir Stopp, inshallah. Und beim nächsten Mal, dann werden wir über die Befreiung Mekkas sprechen, die nämlich eine direkte Konsequenz aus dem Bruch des Friedensvertrages gewesen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.